Heute war es soweit, ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben, unfassbar, aber wirklich wahr, zum ersten Mal im Leben des noch sehr jungen Ricky Palms einen 3D-Film im Kino angeschaut. Ich muss sagen, die Auswahl, die ich da getroffen habe, habe ich im Endeffekt schon im Vorhinein hinterfragt, aber ich habe mir gedacht, dann kann ich mich mehr auf die 3D-Effekte konzentrieren und gehe in Man of Steel. Ich bin kein großer Fan von Superman. Allerdings muss ich sagen, natürlich ist Superman für mich der Prototyp eines Superhelden. Er und Batman waren die ersten Superhelden, die ich damals aktiv, möchte ich schon sagen, verfolgt habe. Also rein in Man of Steel in 3D, wahnsinnig affig, diese komischen Brillen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss man sich noch irgendwas Neues einfallen lassen, wenn ihr mich fragt. Aber ich denke mal, ihr regelmäßigen Kinogänger wisst schon, dass ich da wahrscheinlich nichts tun wird. Aber was soll ich zu dem Film sagen? Es zeigt halt letzten Endes, wie Superman zu Superman wird. Also ein ewig langgezogener Anfang mit Russell Crowe, der Supermans Vater ist. Ich meine, wer sonst außer Russell Crowe soll Supermans Vater sein? Und zieht sich ewig. Dann sieht man endlich, wie er da abgeschickt wird von diesem komischen Planeten und Superman zur Erde kommt. Dann gibt's einen Riesensprung von ein paar Jahren und Superman ist plötzlich ein Kind. Dann ist er ein Teenager. Dann geht man doch wieder zurück und erzählt, wie man das Raumschiff von Superman gefunden hat. Er wurde nämlich mit einem Raumschiff weggesandt und Supermans Erdenvater ist Kevin Costner. Und allein das ist natürlich schon der helle Wahnsinn. Sein leiblicher Vater Russell Crowe, sein Adoptivvater Kevin Costner, da war für mich im Endeffekt wirklich Hopfen und Malz verloren zu dem Zeitpunkt. Und die doch früher deutlich ansehnlichere Diane Lane ist seine Adoptivmutter, das muss man an der Stelle vielleicht auch noch sagen. Jetzt aber wieder zurück zu der Geschichte. Also Diane Lane und Kevin Costner finden dieses Raumschiff mit Superman und ja, sie haben sich halt einfach mal gedacht, klar, da liegt ein Baby drin, was nehmen wir einfach mal mit, das Kind. Ich meine, wüsste nicht, was jetzt hier komisch sein soll, dass da so ein Raumschiff auf einmal bei mir in die Farm einschlägt. Ja, und so geht's eigentlich die ganze Zeit weiter im Film. Ich weiß, dass es viele gab, die diesen Film sogar gut fanden. Habe ich jedenfalls bei diversen Filmkritiker-Blogs gelesen. Die sind begeistert auch von den 3D-Effekten. Ich habe jetzt gedacht, also wenn das hier das Nonplusultra aktuell in der 3D Technik sein soll, ja, dann möchte ich die schlechten 3D-Filme nicht sehen. Ich habe also völlig überflüssig. Ich habe überhaupt nicht verstehen können, warum man hier 3D eingesetzt hat, weil dann, wann es benutzt wurde, dann hat man es eigentlich auch gar nicht so sehr gebraucht. Und da, wo ich zum Beispiel gern gesehen hätte, da gab es dann keine 3D-Effekte, beziehungsweise sind die dann so nicht zur Geltung gekommen bei mir. Ich kann da jetzt eigentlich viel überspringen und kann gleich mal zum Ende kommen, das mich dann auch wieder wahnsinnig amüsiert hat, denn der gute Superman, übrigens gespielt wird dieser Superman vom, und der ist mir sogar bekannt, Henry Cavill oder Cavill, oder wie ich den jetzt aussprechen soll, da halte ich mich mal zurück, ich würde sagen Cavill, und den kenne ich jedenfalls vom Gesicht her noch von dieser Wahnsinnserfolgsserie Die Tudors. Jawohl, daher kenne ich diesen Typen. Und der liefert sich so das finale Battle mit, wie heißt denn der Typ nochmal? Zod. Ich glaube Zod, gespielt von Michael Shannon, den dürfte man auch kennen. Die liefern sich ein wahnsinniges Endbattle da in New York und schlagen sich durch 45 Wolkenkratzer durch und bis hoch ins Weltall, knallen mit den Köpfe gegen die Satelliten, fallen wieder runter, dann stürzen komplette Landstriche auf die drauf. Das alles tötet Superman und seinen Gegenspieler Zod nicht. Nein, es ist letzten Endes ein ganz einfacher Sleeper Hold, würde man im Wrestling sagen. Ein Sleeper Hold, der dann den guten Zod auslöscht. Also es ist wirklich ein bisschen ein skurriler Film, muss ich wirklich sagen. Und ich kann den nicht empfehlen. Keine Ahnung, ob irgendjemand Superman gut fand. Ich nicht. Ich fand ihn fürchterlich. Ich fand die gute Amy Adams fand ich noch ganz gut. Die kennt man ja auch von vielen, vielen Filmen. Die fand ich noch ganz gut. Und dann gab es noch eine süße Maus, ich weiß aber nicht mehr, wie die hieß. Das war die rechte Hand von General Zod. Die war noch ganz niedlich, aber ansonsten, der Film an sich ist für mich persönlich eine Katastrophe gewesen. Ja, also hat mir 3D nicht unbedingt schmackhaft gemacht und auch das Kinoerlebnis nicht gerade versüßt und auch nicht dazu, hat auch nicht dazu geführt, dass ich jetzt sage, Mensch, wann kommt der nächste Film? Aber ich kann schon mal ankündigen, nächste Woche Montag sehr wahrscheinlich werde ich da schon meinen nächsten Film im Kino mir anschauen, und zwar World War Z. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Und ich freue mich weiterhin auf Gravity. Da habe ich nämlich einen Trailer gesehen. Jetzt sind wir fertig hier. @RickyPalm ist mein Twitter-Account. Bitte followen und nicht vergessen, bei iTunes könnt ihr diese Audioboosts abonnieren. Einfach mal Ricky Palms Audioboosts googeln. Jetzt ist aber Schluss hier. Tschüss.